Byte FM. Es ist 17 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Ursula Winkler. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat vor dem Herbst zu empfohlenen Corona-Auffrischimpfungen aufgerufen. Menschen über 60 und mit Risikofaktoren sollten das Risiko bleibender Schäden wie bei Long-Covid senken, indem sie sich impfen lassen, sagte Lauterbach. Ab heute soll der an aktuelle Virusvarianten angepasste Impfstoff von BioNTech in Praxen zu bekommen sein. Der Herbst kommt und damit auch die Erkältungszeit und auch die Corona-Infektionen steigen wieder an. Allgemeine Maßnahmen soll es aber in diesem Herbst und Winter nicht mehr geben. Gesundheitsminister Lauterbach setzt auf Eigenverantwortung, also sich impfen zu lassen oder drinnen eine Maske zu tragen, wenn ein Risiko für einen schweren Verlauf besteht. Der neue Impfstoff soll besser vor den aktuell kursierenden Virusvarianten schützen. Wer gesund ist und unter 60, dem wird die Auffrischung derzeit nicht empfohlen. Ina Heidemann, Berlin. CSU-Parteichef Söder hat einen Deutschlandpakt im Kampf gegen ungeregelte Migration in Deutschland gefordert. Er brachte erneut eine Obergrenze von rund 200.000 Asylbewerbern pro Jahr hierzulande ins Gespräch. Andere Parteien werfen ihm dafür wahltaktische Motive vor, etwa SPD-Chef Klingbeil. Wir haben feststellen müssen, dass Herr Söder mit 3 Wochen vor der Wahl und ein bisschen Nervosität, auch was seine eigenen Werte angeht, jetzt wieder zur großen Keule ausholt und Politik auf dem Rücken von Migrantinnen und Migranten macht. Das funktioniert in seinen Augen anscheinend, aber wir sehen bei anderen Wahlen auch, dass das nicht die Union stärkt. Und deswegen können wir nur dringend davon abraten, jetzt Gesellschaft zu spalten. SPD-Chef Klingbeil. Klimaaktivisten der letzten Generation haben ihre Drohungen wahrgemacht und viele Kreuzungen im Berliner Berufsverkehr blockiert. Teils konnten festgeklebte Demonstranten erst nach Stunden von Polizisten abgelöst und weggetragen werden. Es kam zu Behinderungen und Staus. Die meisten Autofahrer reagierten gelassen, einige schimpften und einer griff sogar zum Pfefferspray. Die Familienachterbahn Höllenblitz auf dem Münchner Oktoberfest könnte nach dem Unfall vom Wochenende möglicherweise morgen wieder anfahren. Nach den Ermittlungen vor Ort und den Reparaturen muss noch die Abnahme durch den TÜV erfolgen. Gleich am ersten Oktoberfestabend waren 2 Züge kollidiert, 8 Fahrgäste wurden leicht verletzt. Zum Wetter die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Nach einem sonnigen Start ziehen Schauer und Gewitter übers Land, vor allem im Süden drohen Unwetter. Nur ganz im Osten bleibt es trocken und freundlich. Morgen wird es dann eher unbeständig und immer wieder nass. Es wird auch etwas kühler bei 18 bis 24 Grad. Am Mittwoch ziehen sich die Regenwolken dann wieder etwas zurück und die Sonne lässt sich wieder häufiger blicken bei Werten bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten. Am 1. September erschien das 14. Studioalbum der Pretenders. Müssen die noch ihre Musik vermarkten? Trotzdem freuen sich natürlich die Fans, dieses Juwel der Musikgeschichte auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg sehen zu können. Morgen geht's los, Mittwoch geht's los, so, übermorgen. Außerdem, so denkt man sich, setzt Chrissy Hynde wichtige Impulse auf Europas größtem Clubfestival und auch dem Ort, sich in der Musikindustrie zu vernetzen. Sie ist weiblich, macht ihr Ding und wurde vor einer Woche 72 Jahre alt. Aber Chrissy Hynde musste lange auf den Erfolg warten und kam dann schon musikalisch und menschlich gereift aus dem Ei geschlüpft, bestückt mit dem gesunden amerikanischen Selbstvertrauen, auch oder gerade als Frau. Ob das am Land, an ihrer Erziehung oder schlicht an ihr selber lag, sind wilde Spekulationen, aber, so sagt Chrissy Hynde selbst, sie hat nie als Frau in der Musikszene Probleme gehabt. Auch ganz früher nicht. Glück gehabt? Oder hat man sich im dreckigen Business gar nicht getraut, denn sie war ja schon erfolgreich und auch ziemlich tough. Die in Akron geborene Chrissy Hynde ist sicher eine Ausnahme und sehr viele können leider nicht so agieren wie sie, aber ein bisschen von dem Geist der Pretenders-Frontfrau kann sicher nicht schaden. Nicht erklären, einfach sein. Nicht diskutieren, einfach machen. Es begrüßt euch herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Kaleidoskop auf BeiTFM, Alice Peters-Burns, die auf den Knien liegen wird vor Chrissy Hynde und dann gequält, ob der Knie und ob der Charme, mittendrin im Auftritt von The Pretenders forteilen wird, um etwas anderes anzusehen. Auch das ist das Reeperbahn-Festival. Viel von Hamburg sehen, aber ständig unterwegs sein. Unglaublich viel Musik entdecken, aber dafür ständig schmerzhafte Entscheidungen treffen müssen. Dieses Jahr wird es noch bunter, nicht nur durch das Kaleidoskop gesehen auf dem Festival. Man merkt, dass die Pandemie ihren Schrecken verloren hat. Ganz viele Kaleidoskop-Favorites sind da. Bei The Pretenders wird übrigens auch Karen Ellis dabei sein, schon alleine deshalb einen Besuch wert. Ein weiteres Beispiel für eine der zahllosen walisischen neuen und neueren jungen Bands Atwaith mit Puisau. Gyda fi Os mae bobl yn galw enwe Haid meddwl bod ti ar ben dy hun Os mae'r pwysau yn gormod i ymdopi dyre Am y lacio gyda fi Gyda fi, gyda fi Ti'n cofio'r bechgyn y tîm A fer ffansio A the bant a begaw ti croes Ti'n cofio fai mor ddigalon o ti Ond drych fel mae bywyd yn mynd ymlaen Ymlaen Fy lli weld tan yn dyligaid Mae rhywbeth yn ei ddiffodd Mae'r cyfrin achau'n pwyson drwm Mae'r dysg wyddai BeiTFM. Thank you. Für so ein kleines Land hat Wales disproportional viele MusikerInnen aufzubieten. Caris Havana ist eine davon. Sie ist Komponistin und Multiinstrumentalistin, die traditionelle Musik demoliert, verstümmelt und umwandelt. Sie erforscht die kreativen Möglichkeiten und die Einzigartigkeit der walisischen Dreifachharfe, aber auch gefundene Klänge, Archivmaterial und die elektronische Verarbeitung. Aus Meckinlech stammt sie, dort, wo es zum Meer geht. Caris Havanas zweites Album Edith erschien im letzten Jahr und handelt von Psalmen, dem jüngsten Gericht und der Ewigkeit. Neben der Harfe hört man auch ein Boron, einen Kontrabass, ein Althorn und die elektronisch verarbeiteten Klänge einer geschlagenen Wasserflasche. Ihr Elan gab es von ihr, das hatte ich bereits gesagt, oder auch nicht. Letztendlich sind die Wege auf dem Reeperbahn-Festival dann doch relativ kurz, denn es kann in einem Katzensprung von Wales nach Schottland gereist werden. Aus Schottland und sogar noch vom selben Label, Mogwai's Rock Action, kommen Catherine Joseph und Arab Strap. Catherine Joseph wird keine leichte Kost servieren. Missbrauch, egal welcher Art, kann zum Schweigen bringen. Kein zustimmendes Schweigen, sondern ein angsterfülltes oder beschämtes. Catherine Joseph widmete ihr drittes Album For You Who Are Wrong den Menschen, denen man Unrecht getan hat, die ums Überleben kämpfen. Sie kennt auch etwas von der Materie, zeigt Muster auf und eröffnet Dialoge über Heilen und Verletzen und trägt natürlich eine gewisse Verantwortung für andere Menschen, zumal die Songs dieses Mal auch die Geschichten anderer sind. Growing like an ivy strangled round bark. Teeth bared and broken, swallowed her heart. If only the sound of the sea was safe. God gave her. would save him. If only the miracle he is, God gave him. I thought of you too quickly, my body went to work. I sent signals to my fingers, my lips became a smirk. I stroked you out, I cleaned you up, I loved you into life. I sent you to another world, but you just turned the knife. I don't want you. Shitehawk is nocturnal, he thrives in the night, hiding in the bushes as he hawks his shite. He knows what's black and white, and he knows what's good and true. He knows all the right thoughts to think and knows what's best for you. I don't want you. Thank you. talk to no one, we talk to all. We gab with ghosts and windows, but to see is not to know, to like is not to love. Never present, never here, never there, locked in our loops of half-truths and trifles. And who are you anyway? Who am I anyway? Is there anybody there? Does anybody care? Die Künstlerinnen vom Chicagoer Label Jack City sind sicherlich mit die Feinsten. Das dachten sich auch Ada Moffat und Marco Middleton in Falkirk, Schottland. Damals war der Ort trostlos und Musik war ein, ja, der Ersatztrost. Die beiden fanden sich durch ihre gemeinsame Bewunderung von Will Oldham, Bonnie Prince Billy, und als Arab Strap machten sie dann ironische, düstere, sehr schottische Musik, die von Drogen und Alkohol handelten, aber keinem Sex und viel Einsamkeit. 11 Jahre aktiv kam eine lange Pause von 2006 bis 2016. Ihr erstes Album nach diesem Hiatus erschien vor 2 Jahren und ich glaube, man muss einfach die Gelegenheit nutzen, Arab Strap live zu sehen. Bluebird gab einen Eindruck ihrer Musik. Vielleicht bleibe ich aber auch bei The Pretenders, weil ich mich viel zu sehr schäme, rauszueilen. Prophylaktisch habe ich aber schon mal ganz viel This is the Kid in diese Sendung gepackt. Aus jedem der offiziellen 4 Alben ein Song. Ja? Warum? Weil ihr hin müsst. Eine fantastische Liveband, perfekt. Jeder Ton sitzt, ohne dass das Ganze leblos wirkt. Es wirkt immer noch indie-mäßig. Und das Tüpfelchen auf dem I am Bass ist Rosie Plain, Rosie Lydon. Gnadenlos, egoistisch kommen hier meine Lieblingssongs von This is the Kid, falls ich doch da bin. Das Schluchzende im Publikum bin ich. Die ersten beiden Alben von Kate Stables hießen Crumble Ball und Wriggle Out the Restless. Guy Garvey von Elbow hat sie für BBC Six entdeckt. Andere ModeratorInnen folgten. Richtig bekannt, und dieser Begriff ist natürlich keine Mainstream-Dimension, wurden sie mit Album Nummer 3, Bashed Out. Und daraus gibt's jetzt Misunderstanding. And oh, than the one who was pushing. Opens up and is sharing. Breathing in and is smiling. Breathing out and is giving. FM. They never love. Auch am Banjo ist Kate Stables eine Meisterin, wie sie im textlich sehr berührenden Bulletproof beweist. Live noch viel, viel besser. Auf dem Reeperbahn-Festival werden This is the Kid in St. Michaelis auftreten, dem Michel. Haltet bitte die Taschentücher bereit. Bulletproof stammt aus dem vierten, dem meisten als zweites Album der Band bekannt. Damit folgt nun die Nummer 5, in Klammern 3, mein Lieblingssong aus Off of On. Unverschämt nehme ich meinen Lieblingssong Carry Us Please mit seinen Bläsersätzen und jazzigen Einlagen. Was floundering around thrashing about, pick up crap off the ground, throw it back down. You won't make this change by slagging things off, go get some ideas. Now what have you got? Carry us, please. Carry us, please. Carry us, please. take you to sleep, take you to sleep, take you to sleep, carry you home, carry it home. Measure it more, measure it less, measure it more, measure it less. Love that you felt, love that you felt. Measure it more, measure it less. Diejenigen, die This is the Kid nicht mögen, die haben längst abgeschaltet. Es folgte das vierte Stück aus Album Nummer 4, offiziell 6. Die zwei unbekannteren, selbst veröffentlichten, eine Zeit lang vergriffenen Werke mitgezählt. Warum? Um euch anzuflehen, auf dem Reeperbahn-Festival This is the Kid gucken zu gehen. Ich komme das kontrollieren, ja. Take You to Sleep hieß das etwas bedrohliche Schlaflied, wenn es eins sein soll. Und nun kommt jemand, der es vermisst, wie ein Freund oder Freundin, ein geliebter Mensch, die ganzen Nachbarn aufweckte. The Bard from Essex. Auch ihn mal wieder live zu sehen, ist schön. Billy Bragg. You woke up my neighborhood. As I wait for sleep to drag me under, in the evening gloom I sit and wonder, the words I I'm surely lying if I say I don't need you. And the letters we sent are covered in snow. Eines meiner Lieblingslabel ist das kanadische You've Changed. Sehr oft sind dessen Veröffentlichungen in Kaleidoskop zu hören. Wie freue ich mich, dass auf dem Reeperbahn-Festival auch einer ihrer Acts zu sehen sein wird, Julie Droiron, deren The Letters We Sent gerade zu hören war. Ganz anders ist Maple Glider aus Melbourne, Australien drauf. Frech ist sie, aber ich finde, mit ihr kann man Tränen lachen und auch weinen. Watching the surface on the Berlin Gap. A few times I nearly packed up my bags. You said, baby, please don't leave. There is so much we've left to see. Stay. Glider und Swimming. Als Fan alles, naja fast, Japanischens bin ich ganz entzückt, Ichiko Aoba im Reeperbahn-Festival-Programm zu entdecken. Zu Hause ein großer Star möchte Ichiko Aoba, dass wir das Kind in uns ein bisschen verwöhnen und machte kindliche Filmmusik wie in einem Disney-Film, nur nicht ganz so zuckersüß, sondern ein bisschen melancholischer. Einfach schön. Zu Recht ist Ichiko Aoba auch für den Anchor Award nominiert. So eigen ist ihre Musik, selbst in Japan.